Teil 10 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5, Abschnitt 1. Jede Betrachtung, die Manfred über Geronimos Betragen anstellte, trug dazu bei, ihn zu überreden, der Mönch unterstütze einen Liebeshandel zwischen Isabellen und Theodoren. Aber Geronimos neuerliche Anmaßlichkeit, die von seiner vorherigen Sanftmut merklich abstach, ließ ihn noch unendlich mehr besorgen. Der Fürst argwöhnte sogar, der Mönch steife sich auf eine geheime Unterstützung Friedrichs, dessen Ankunft mit dem befremdenden Auftritt Theodors zusammentraf und in Verbindung zu stehen schien. Noch verlegener machte ihn die Ähnlichkeit Theodors mit Alfonsos Bildnis. Der Letzte, wusste er, sei außer allem Zweifel ohne Nachkommen gestorben. Indessen hatte doch Friedrich ihm Isabellen zugesagt. Diese Widersprüche erfüllten sein Gemüt mit unzähligen Qualen. Er sah nur zwei Wege, sich aus diesen Schwierigkeiten zu ziehen. Der eine war, seine Herrschaft dem Markgrafen abzutreten. Stolz, Ehrgeiz und Vertrauen auf alle Weissagungen, die eine Möglichkeit anzudeuten schienen, sie für seine Nachkommen zu bewahren, bekämpften diesen Gedanken. Der andere war, seine Verbindung zu Isabellen zu beschleunigen. Lange schwebt er zwischen den ängstlichen Vorstellungen und ging schweigend neben Hippolyte der Burg zu. Endlich besprach er sich mit dieser Fürstin über den Gegenstand seiner Unruhe und bediente sich jedes einschmeichelnden und scheinbaren Grundes, sie in die Ehescheidung einwilligen, sie sogar versprechen zu lassen, sie zu befördern. Hippolyte bedurfte wenig Überredung, sich nach seinem Gefallen zu lenken. Erst versuchte sie, ihn für die Maßregel einzunehmen, seiner Regierung zu entsagen. Als sie aber fand, wie fruchtlos diese Ermahnungen waren, versicherte sie ihm, soweit es mit ihrem Gewissen bestehen könne, wolle sie einer Trennung kein Hindernis in den Weg legen. Obgleich sie unmöglich sich tätig erweisen könne, darauf zu dringen, solange er ihr keine besseren Gründe dafür anführen werde, als er bisher getan. Diese Gefälligkeit war freilich nicht ganz genügend, doch hinreichend, Manfreds Hoffnungen zu erwecken. Er vertraute, seine Macht und Reichtum würden sein Gesuch am römischen Hof leichtlich fördern, daher nahm er sich vor, den Markgrafen zu bereden, dorthin zu reisen. Dieser Fürst hatte sich seine Neigung für Mathilden so sehr merken lassen, dass Manfred alle seine Wünsche zu erlangen hoffte, wenn er seiner Tochter Reize ihm bald näher brächte, bald entfernte, je nachdem der Markgraf mehr oder weniger geneigt scheinen würde, zu seinen Absichten mitzuwirken. Selbst durch Friedrichs Abwesenheit würde er wesentlich gewinnen, indem er unterdessen Maßregeln für seine Sicherheit nehmen könne. Er entließ Hippolyte in ihr Gemach und ging zum Markgrafen. Als er aber seinen Weg durch die große Halle nahm, stieß er auf Bianca. Das Mädchen, wusste er, besaß beider Fräulein Vertrauen. Sogleich fiel es ihm ein, sie über Isabellen und Theodoren auf den Zahn zu fühlen. Er rief sie beiseite in den Winkel des Fensterbogens der Halle, schmeichelte ihr mit viel freundlichen Worten und Versprechungen und fragte sie endlich, ob sie nicht wisse, wie es mit Isabellens Herz stehe. »Ich, gnädiger Herr, nein, gnädiger Herr, ja, gnädiger Herr, das arme Fräulein, sie ist so wundersamlich bekümmert um ihres Vaters Wunden, aber ich sage ihr, es wird besser werden. Meinen Ihre Hoheit nicht auch?« »Ich frage dich nicht, wie sie über ihren Vater denkt«, versetzte Manfred. »Du bist ihre Vertraute. Komm, sei ein gutes Mädchen und lass mich wissen. Gibt's irgendeinen jungen Mann? Hä? Du verstehst mich.« »Heilige Mutter, ich sollte ihre Hoheit verstehen? Nein, nein, das unterstehe ich mich nicht. Ich sagte ihr einige schmerzstillende Kräuter und Schlaf.« »Wer spricht mit dir von ihrem Vater?« versetzte der Fürst ungeduldig. »Ich weiß, er wird besser werden.« »Gottlob, dass Ihre Hoheit das sagen. Ich wollte nur dem jungen Fräulein nicht den Mut nehmen, sonst schien es mir selbst, als sehe seine Hoheit sehr bleich aus und hätte sowas. Ihre Hoheit erinnern sich noch wohl, als Don Fernando von dem Venezianer verwundet war.« »Du antwortest nie, was man dich fragt«, unterbrach sie Manfred. »Da, nimm diesen Ring. Vielleicht wird er deine Gedanken besser zusammenhalten. Mach keine Umstände. Damit soll meine Gunst sich nicht begnügen. Aber nun antworte mir auch ehrlich. Wie steht's mit Isabellens Herzen?« »Ihre Hoheit können, was sie wollen,« antwortete Bianca. »Sicher und gewiss. Aber können Ihre Hoheit auch schweigen? Wenn mich Ihre Hoheit je verriete?« »Das werde ich nicht,« versprach Manfred. »Ja, wenn ich verlangen dürfte, dass mir's Ihre Hoheit zuschwöre. Heilige Mutter, wenn man jemals dahinter käme, ich habe so etwas gesagt. Nun, Wahrheit bleibt Wahrheit. Ich glaube nicht, dass Fräulein Isabelle jemals den gnädigen Junker, ihrer Hoheit Herrn Sohn, von Herzen geliebt hat. Es war doch so ein hübscher junger Herr. Gewiss und wahrhaftig, wäre ich eine Prinzessin. Aber Gott sei mir gnädig, ich muss Fräulein Mathilden aufwarten. Sie wird sich wundern, was aus mir geworden ist.« »Halt«, rief Manfred, »du hast meiner Frage nicht genug getan. Hast du je eine Bestellung ausgerichtet, Briefe getragen?« »Ach, du lieber Himmel«, rief Bianca, »ich sollte Briefe tragen. Das wollte ich nicht, wenn ich eine Königin werden könnte. Ich bin arm, aber ich hoffe, Ihre Hoheit halten mich für ehrlich. Haben Ihre Hoheit nicht gehört, was mir Graf Marsigli bieten ließ, als er um Fräulein Mathilden anhielt?« »Ich habe keine Zeit, deine Histörchen anzuhören«, sprach Manfred. »Ich zweifle an deiner Ehrlichkeit nicht, aber eben um der Ehrlichkeit willen bist du verpflichtet, mir nichts zu verhehlen. Wie lange ist Isabelle mit Theodoren bekannt?« »Ihre Hoheit wissen aber auch alles«, rief Bianca, »nur ich weiß leider ganz und gar nichts. Theodor ist freilich ein wackerer junger Mann, und wie Fräulein Mathilde sagt, das wahre Ebenbild Alfonsos des Guten. Haben's Ihre Hoheit auch bemerkt?« »Ja, ja, nein, quäl mich nicht«, sprach Manfred. »Wo hat sie ihn gesehen und wann?« »Wer, Fräulein Mathilde?« fragte Bianca. »Nein, nein, nicht Mathilde, Isabelle. Wann hat Isabelle Theodoren zuerst kennengelernt?« »Heilige Mutter«, antwortete Bianca, »wie soll ich das wissen?« »Du weißt es«, erwiderte Manfred, »und ich muss es wissen.« »Gott bewahre, Ihre Hoheit ist doch nicht eifersüchtig auf den jungen Theodor«, fragte Bianca. »Eifersüchtig? Warum sollte ich eifersüchtig sein? Nein, nein, vielleicht gebe ich sie zusammen, wenn Isabelle nichts dawider hat.« »Dawider? Nein, dafür stehe ich«, sagte Bianca. »Es ist ein so hübscher Junge, als jemals seinen christlichen Boden betreten hat. Wir mögen ihn alle gern leiden. Es ist keine Seele von uns in der Burg, die ihn nicht gerne zu unserem Fürsten hätte. Ich meine, wenn es dem Himmel gefallen sollte, Ihre Hoheit abzufordern.« »In der Tat«, sprach Manfred, »geht das so weit? Der verfluchte Pfaff, ich darf keine Zeit verlieren. Geh, Bianca, bediene Isabellen, aber ich befehle dir, kein Wort von dem zu verraten, was unter uns vorgefallen ist. Such ein wenig auszuspähen, wie sie gegen Theodor gesinnt ist. Bring mir gute Neuigkeiten, und wo der Ring war, sind mehr. Erwarte mich am Fuß der Wendeltreppe. Ich gehe jetzt, den Markgrafen zu besuchen. Wenn ich wiederkomme, reden wir weiter.« Nach einigen allgemeinen Gesprächen ersuchte Manfred Friedrichen, die beiden Ritter aus seiner Gesellschaft zu entlassen, weil er über dringende Geschäfte mit ihm zu reden habe. Sobald sie allein waren, begann er auf eine schlaue Weise, den Markgrafen über Mathilden auszuforschen. Da er ihn nach seinem Wunsche gestimmt fand, ließ er einige Winke fallen, wie schwer es halten würde, die Heirat zu vollziehen, bis... Indem stürzte Bianca ins Zimmer mit so wilden Blicken und Gebärden, dass sie den höchsten Grad des Schreckens verrieten. »Oh, gnädiger Herr«, rief sie, »wir sind alle verloren. Er ist wieder da, er ist wieder da.« »Wer ist wieder da?« fragte Manfred erstaunensvoll. »Oh, der Riese, seine Faust, sein Handschuh. Gott steh mir bei, ich verliere noch den Verstand darüber«, rief Bianca. »In der Burg bleibe ich keine Nacht länger. Wo soll ich denn hin? Meine Sachen könnten morgen nachgeschickt werden. Wäre ich nur Francescos Frau, das kommt davon, wenn man so hochmütig ist.« »Was hat dich so erschreckt, armes Mädchen?« sagte der Markgraf. »Hier bist du sicher, fürchte nichts.« »Oh, Ihre Hoheit sind aus der Maßen gütig«, antwortete Bianca. »Aber ich wage nicht. Ich bitte, lassen Sie mich gehen. Ich will lieber nackend in die Welt hinaus, als eine Stunde länger unter diesem Dach bleiben.« »Du bist nicht gescheut«, sprach Manfred. »Unterbrich uns nicht, wir sprechen hier von wichtigen Dingen. Mein Fürst, das Mädchen hat hysterische Zufälle. Geh hinaus, Bianca.« »Oh, bei allen Heiligen, nein«, sagte Bianca, »er kommt sicherlich, Ihre Hoheit zu warnen. Warum sollte er mir sonst erscheinen? Ich bete alle Morgen meine drei Abendsegen. Oh, wenn Ihre Hoheit nur dem Jago hätte glauben wollen. Dies ist die Hand, die zu dem Fuß gehört, im Galeriezimmer. Vater Geronimo hat uns oft gesagt, in diesen Tagen würde die Weissagung wahr werden. Bianca, sprach er, merk auf meine Worte.« »Du bist toll«, sprach Manfred wütend. »Deinen Kameraden kannst du solche Possen glauben machen.« »Ihre Hoheit meinen wohl, ich hätte nichts gesehen«, rief Bianca. »Gehen Sie nur selbst die Treppe hinunter, so wahr ich lebe, ich sah ihn.« »Wen sahst du, gutes Mädchen?«, fragte Friedrich. »Wie mag nur Ihre Hoheit«, sprach Manfred, »auf das Fiebergeschwätz einer albernen Dirne hören wollen, der man so lange Gespenstermärchen vorerzählt hat, bis sie's glaubt?« »Dies ist mehr als Einbildung«, sagte der Markgraf. »Ihr Schrecken ist zu natürlich und zu heftig für das Werk der Fantasie. Sag uns, schönes Kind, was dich so erschüttert hat.« »Ja, gnädiger Herr, ich danke Ihre Hoheit«, sagte Bianca. »Ich sehe wohl recht blass aus. Wenn ich mich erholt habe, wird es schon besser werden. Ich ging nach dem Zimmer des Fräuleins Isabelle, wie mir seine Hoheit befohlen hat.« »Das brauchen wir alles nicht«, unterbrach sie Manfred. »Nach der Erscheinung«, fragte der Fürst, »von der sprich und sei kurz.« »Ihre Hoheit fahren einen immer so an«, versetzte Bianca. »Mein Haar mag in schöner Unordnung sein. So muss ich in meinem Leben nicht recht, wie ich die Ehre hatte, Ihrer Hoheit zu sagen. Seine Hoheit befahlen mir, mich zu Fräulein Isabellen zu begeben. Sie wohnt im blassblauen Zimmer, eine Treppe hoch, rechter Hand. Als ich nun an die Treppe kam und eben den Ring betrachtete, den mir seine Hoheit geschenkt haben...« »Zur Sache, Mensch«, fuhr sie Manfred an, »was soll es dem Markgraf zu wissen, dass ich dir für die treue Bedienung meiner Tochter eine Kleinigkeit schenkte? Was du sahst, wollen wir wissen.« »Dabei bin ich gerade«, sagte Bianca, »aber Ihre Hoheit lassen einen nicht ausreden. Ich rieb just den Ring ein wenig und war gewiss noch nicht drei Stufen hinaufgegangen, so hörte ich ein Geklirr wie Eisen, als ob Küras und Schwert zusammenschlügen. Liebster Welt, wie Jago sagt, dass der Riese im Galeriezimmer gegen ihn angegangen sei.« »Was meint sie damit, mein Fürst?«, sagte der Markgraf. »Hausen Riesen und Poltergeister in dieser Burg?« »Ei, du mein Heiland, haben Ihre Hoheit die schöne Geschichte von dem Riesen aus dem Galeriezimmer noch nicht gehört?«, fragte Bianca. »Das soll mich ja wundern nehmen, wenn der gnädige Herr davon nichts erzählt hat. So wissen Ihre Hoheit auch wohl nicht einmal von der prächtigen Prophezeiung.« »Das ist nicht auszuhalten«, unterbrach sie Manfred. »Lasst uns das alberne Mädchen fortschicken, mein Fürst. Wir haben wichtigere Gegenstände abzumachen.« »Erlauben Sie mir«, sprach Friedrich, »dies ist auch keine Kleinigkeit. Das ungeheure Schwert, das mir im Walde angewiesen ward, der Helm, zu dem es sich gesellte, sind das auch Träume von unschuldigen Mädchen?« »So denkt Diego auch, mit ihrer Hoheit wohlnehmen«, sagte Bianca. »Er spricht, der Mond geht nicht zu Ende, bis wir eine große Veränderung erleben. Mich soll's nicht wunder nehmen, wenn die morgen im Tage eintrifft. Denn, wie gesagt, als ich das Waffengerassel hörte, lief mir der kalte Schweiß über den ganzen Leib. Ich blickte in die Höhe und Ihre Hoheit mögen mir glauben, ich erblickte auf dem oberen Geländer der großen Treppe eine geharnischte Hand. So groß und dick, ich dachte, ich müsste in Ohnmacht fallen. Ich bin in einem Satz hierher gelaufen. Wollte Gott, ich wäre mit heiler Haut aus der Burg. Fräulein Mathilde sagte mir noch gestern Morgen, unsere gnädige Fürstin wisse etwas.« »Unverschämte«, hieß sie Manfred schweigen. »Herr Markgraf, eine bittere Ahnung überfällt mich, dass dieser Auftritt abgeredet ist, mich zu beleidigen. Sind meine eigenen Leute bestochen, ehrenrührige Märchen von mir auszubringen? Machen Sie Ihre Ansprüche durch männliche Tapferkeit geltend, oder lassen Sie uns, meinem Vorschlag gemäß, unsere Fehde durch die Wechselheirat unserer Kinder begraben. Aber glauben Sie mir, es ziemt keinem Fürsten, Mägde zu erkaufen.« »Dieser Vorwurf ist unter mir«, sagte Friedrich. »Bis diese Stunde habe ich diese Jungfrau nie gesehen. Ich schenk dir keinen Edelstein, Manfred.« »Manfred, Ihr Gewissen, Ihre Verschuldung klagt Sie an und mögte gern den Verdacht auf mich werfen. Behalten Sie Ihre Tochter und denken Sie nicht mehr an Isabellen. Die Gerichte, die schon über ihr Haus ergangen sind, verbieten mir, mich mit ihm zu verbinden.« Manfred beunruhigte der entschlossene Ton, mit dem Friedrich diese Worte sprach. Also suchte er, ihn zufriedenzureden. Er schickte Bianca fort und war so nachgebend gegen den Markgrafen, wusste Mathildens Vorzüge so geschickt herauszustreichen, dass Friedrich noch einmal wankte. Doch konnte eine so junge Leidenschaft wie die seine, die Gewissenszweifel, die in ihm aufgestiegen waren, nicht sogleich überwinden. Biancas Reden gaben ihm genugsam zu verstehen, dass der Himmel selbst sich gegen Manfred erklärt habe. Die vorgeschlagene Vermählung schob seine Ansprüche weit hinaus, und der gegenwärtige Besitz des Fürstentums Otranto reizte ihn mehr als die Möglichkeit, es dereinst durch Mathilden zu erben. Doch wollte er die Unterhandlung nicht ganz abbrechen, sondern Zeit gewinnen, und so fragte er, ob Hippolyte wirklich in die Ehescheidung willige. Manfred war entzückt, kein anderes Hindernis zu finden, und versicherte den Markgrafen im Vertrauen auf seinen Einfluss über seine Gemahlin, dem sei so, und er könne sich aus ihrem eigenen Munde von der Wahrheit überzeugen. Indem berichtete man ihnen, die Tafel sei aufgetragen. Manfred führte Friedrichen zur großen Halle, wo Hippolyte und die jungen Prinzessinnen sie empfingen. Manfred setzte den Markgrafen neben Mathilden, sich selbst zwischen seine Gemahlin und Isabellen. Hippolyte bezeigte einen gefälligen Ernst. Die jungen Damen waren still und schwermütig. Manfred war entschlossen, diesen Abend noch mit dem Markgrafen weiterzukommen, ließ das Mahl lange dauern, stellte sich über die Maßen fröhlich und brachte Friedrichen unablässig volle Becher zu. Dieser war mehr auf seiner Hut, als Manfred wünschte, und schlug unter dem Vorwand seines neulichen Blutverlustes die überhäuften Anforderungen aus. Der Fürst aber, um seine eigenen verwirrten Lebensgeister zu erwecken und unbesorgt zu scheinen, erlaubte sich viel zu trinken, doch ging er nicht bis zum Rausch. Ende von Teil 10, gelesen von Hokuspokus.